Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Starken und dem Erhabenen, demjenigen, der Himmel und Erde und Berge erschaffen hat, derjenige, der die schweren Wolken gemacht hat, der die Herzen wendet, die Situationen verändert. Hoch erhaben sei er, derjenige, der Ursachen erschaffen hat, dafür Stärke von ihm, subhanahu wa ta'ala, zu erlangen. Derjenige, der die Muttaqin durch seine vollkommene Religion unterstützt. Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit sei auf denjenigen, der als Barmherzigkeit zu den Menschen entsandt worden ist. Der Imam der Muwahhidin, derjenige, der von Allah subhanahu wa ta'ala unterstützt worden ist. Derjenige, der uns angeordnet hat, uns an das Buch Allahs und seine Sunna zu halten und festzuklammern. Allah subhanahu wa ta'ala sagte im edlen Koran al-Karim, sinngemäß, o die ihr glaubt, seht euch vor Allah so vor, wie es ihm gebührt, und sterbt nicht anders, denn als Muslime. Meine lieben Geschwister, ich bin mir sicher, dass viele unter den Muslimen morgens und abends ständig darauf oder ständig sich darum kümmern und ständig besorgt sind und sich wünschen, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihnen Kraft verleiht und ihnen eine feste Stellung auf Erden verleiht, sodass der Islam wie zu seinen besten Zeiten blüht und Sicherheit sich auf Erden überall verbreitet und wirkliche, damit meine ich die wahre Sicherheit. Ich bin sicher, dass viele Muslime sowohl im Osten als auch im Westen sich nach den Tagen sehnen, an denen sie oder an denen man in der Vergangenheit ehrenvoll gelebt hat und sogar den Thron von Chosrau gefährdet hat. Aber die Muslime befinden sich in der heutigen Zeit nicht ohne Grund in der Situation, in der sie sich befinden. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat Gründe und Ursachen dafür geschaffen, um wieder dorthin zu gelangen, wo sie einmal waren. Und dass Allah subhanahu wa ta'ala oder dass es zu unserem Gesetz gehört, zu handeln, ist, denke ich, an zahlreichen Stellen im Koran fest verankert. Und dazu gehört die Aussage Allahs Azza wa Jal, der sinngemäß heißt Surah At-Tawbah 105. Sprich, handelt, so wird Allah euer Handeln sehen und ebenso sein Gesandter und die Gläubigen. Ebenso sagt Allah subhanahu wa ta'ala in Surah Al-Mulk in der 15. Ayah, er ist es, der euch die Erde fügsam gemacht hat, so geht auf seinem Rücken umher und esst von seiner Versorgung, und zu ihm wird die Heimkehr sein. Und ebenso das Beispiel von Maria alayha salatu wassalam, der Friede sei mit ihr, als sie sich in einer schweren Lage befand und sie so schwach war, weil sie gerade am Gebären war oder kurz vorm Gebären war, in dem Moment ordnet Allah subhanahu wa ta'ala ihr an und sagte, schüttle zu dir den Palmenstamm, so lässt er frische, reife Datteln auf dich herabfallen. Und ihr wisst, dass ein Palmenstamm in der Regel nicht zu schütteln ist. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala wollte, hätte er die Datteln auf sie herabregnen lassen können, ohne dass sie diesen Palmenstamm berührt. Und ebenso, wenn wir uns das Beispiel des Propheten Hiob alayhi salatu wassalam anschauen, der erkrankt war und über den Allah sagte im Koran al-Karim, und gedenke unseres Dieners Hiob, als er seinen Herrn anrief und sagte, o mein Herr, mich hat vom Satan Mühsal und Pein heimgesucht. Da sagte Allah subhanahu wa ta'ala zu ihm, tritt kräftig mit deinem Fuß auf, da ist kühles Wasser zum Waschen und zum Trinken. Er trank davon und Allah subhanahu wa ta'ala heilte ihn Und von dieser Art Beispiele gibt es im Koran al-Karim zahlreiche. Schaut euch das Beispiel von Moses an, schaut euch das Beispiel von Jesus an, der die Toten zum Leben erweckt hat, indem er sie gerufen hat. Und wenn Allah wollte, hätte er sie zum Leben erweckt, ohne dass er etwas sagt. Meine lieben Geschwister, es gibt zahlreiche Ursachen dafür, dass Allah subhanahu wa ta'ala den Menschen unterstützt und stärkt. Und ich möchte betonen, dass diese Ursachen, die wir erwähnen werden, natürlich kann man sie auf die gesamte Umma beziehen, aber lasst uns auf dem Boden der Realität bleiben und versuchen wir diese Ursachen in unserem kleinen Umfeld anzuwenden, sodass wir inshallah tabarak wa ta'ala eine starke muslimische Gemeinschaft sind, die sich gegenseitig unterstützt. Die erste Ursache, liebe Geschwister, dafür, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Gläubigen unterstützt, ist, dass sie sich dieser Religion zugehörig fühlen. Dass sie das Gefühl haben, sie sind Muslime und dass das derjenige Grund ist, der sie zusammengeführt hat. Sie sind nicht zusammengekommen aufgrund ihrer Herkunft, nicht aufgrund ihrer edlen Abkunft und auch nicht aufgrund ihrer Nationalität oder ethnischen Herkunft. Vielmehr führt sie das zusammen, dass sie alle gemeinsam La ilaha illallah sagen. Und ihr alle kennt das berühmte Beispiel von Umar ibn Khattab radiallahu ta'ala anhu, als er mit schmutzigen Kleidern in Jerusalem einmarschieren wollte und die Muslime zu ihm gesagt haben, dass er sich doch umziehen solle und Kleider tragen solle, die zu solch einem Ereignis passen. Und er sagte zu ihnen, wir sind ein Volk, das Allah durch den Islam erhöht hat. Und wenn wir, und solange wir das Ansehen durch den Islam versuchen zu erhalten, werden wir auch angesehen bleiben. Aber er sagte auch, solange wir das Ansehen bei einer anderen Quelle suchen als den Islam, dann wird uns Allah subhanahu wa ta'ala wieder erniedrigen. Meine lieben Geschwister, Allah subhanahu wa ta'ala sagte dies im Koran al-Karim und seine Aussage ist nichts anderes als eine Interpretation bzw. als eine Ableitung aus der Ayah, in der es heißt, sinngemäß, und Allah gebührt das Ansehen und dem Gesandten und den Gläubigen, nur die Heuchler wissen nicht Bescheid. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte in Surah Zukhruf, Vers 44, er, der Koran, ist euch eine Ehre, sowohl für dich, als auch für dein Volk, als auch für die Quraysh. Wenn sie das singen, das ist die Ayah zu Ende, aber mein Zitat zu Ende. Das heißt, wenn sie nur wüssten, die Quraysh, und wenn die Leute nur wüssten, dass diese Befolgung des edlen Koran al-Karim, dass sich darin das Ansehen eines gläubigen Menschen befindet. Ebenso sagt Allah subhanahu wa ta'ala in Surah Al-Anbiya in der 10. Ayah, wir haben zu dir ein Buch herabgesandt, in dem sich eure Ehre befindet. Wollt ihr denn nicht nachdenken? Deswegen ist jeder Aufruf und jede Zusammenkunft auf Basis der Nationalität oder auf Basis, gerade damals und auch heute gibt es die Stammeszugehörigkeit oder auf Basis der ethnischen Herkunft oder all dieser Formen des Zusammenkommens, sind in Wirklichkeit nichts anderes als eine Form der Teilung der Muslime in verschiedene Lager nach dem Prinzip Teile und Herrschen. Die zweite Ursache, eine zweite entscheidende Ursache, ist das Wissen. Und natürlich denken wir in erster Linie immer an das Wissen über Allah und seine Religion, aber wir reden hier von Ursachen, durch die Allah subhanahu wa ta'ala den Menschen auf Erden eine feste Stellung verleiht Und da ist natürlich nicht zu verkennen, dass das Streben nach weltlichem Wissen eine Grundvoraussetzung ist, dass man verinnerlicht, wie Allah Azza wa Jalla diese Schöpfung erschaffen hat und wie diese Schöpfung funktioniert, dass man sich beliest und dass man forscht in der Vergangenheit und schaut, wie die Menschen vor uns gelebt haben, wie sie gelebt haben und warum sie vergangen sind und nicht mehr existieren. Und dieses Wissen, das den Menschen das Leben auf Erden leichter macht, wodurch die Gesundheit sich verbreitet, wodurch Wohlstand und Reichtum sich verbreiten, all dies befindet sich oder impliziert der Begriff des Strebens nach weltlichem Wissen. Und das meinen wir, wir bezeichnen es als weltliches Wissen, nicht unbedingt, um es zu entwürdigen, sondern um es abzugrenzen vom religiösen Wissen, durch das nur Allahs Angesicht angestrebt werden darf. Drittens, liebe Geschwister, die Einheit. Die Einheit und dass man jeglicher Form der Spaltung aus dem Weg geht. Allah subhanahu wa ta'ala's Gesandte sallallahu alaihi wa sallam hat uns sogar verboten, den edlen Koran al-Karim zu lesen in einer Gemeinschaft, wenn es dadurch zu einer Spaltung und zu einem Streit über Verse aus dem Koran al-Karim geht. Wie sieht es dann aus, wenn man sich über andere Dinge streitet, die dem Koran al-Karim nicht das Wasser reichen können? Allah subhanahu wa ta'ala sagte sinngemäß in Surat al-Anfal, Vers 46, gehorcht Allah und seinem Gesandten und streitet euch nicht, sonst werdet ihr schwach sein, sonst werdet ihr verlieren und eure Kraft wird entgehen. Und eure Kraft wird vergehen. Schaut euch an, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Verbrüderung durchgeführt hat, als die Muhajirin nach Medina ausgewandert sind. Die vierte und letzte Ursache, die wir heute erwähnen, vielleicht erwähnen wir weitere in einer folgenden Predigt. Die vierte Ursache dafür, dass der Gläubige von Allah subhanahu wa ta'ala Stärke verliehen bekommt und wodurch sein Herz gefestigt wird, ist, dass er mit Gewissheit davon überzeugt ist, dass Allah subhanahu wa ta'alas Versprechen sich bewahrheiten wird. Dass Allah subhanahu wa ta'ala die gläubigen Menschen unterstützt. Und dass er die gläubigen Menschen stets zum Sieg verhelfen wird. Und dass nach jeder schlechten Zeit wieder eine gute Zeit kommen wird, aus der Allah subhanahu wa ta'ala die Unterdrückten, aus der Allah subhanahu wa ta'ala den Unterdrückten einen Ausweg schaffen wird. Und dass derjenige Mensch, der sich auf diesem geraden Weg befindet, von Allah subhanahu wa ta'ala nicht im Stich gelassen wird. Dieser gläubige Mensch ist nicht kurzsichtig und schaut 1-2 Meter nach vorne, sondern er schaut langfristig, sogar generationenweit. Meine lieben Geschwister, das sind diejenigen Menschen, die gläubig sind und Rechtschaffenes tun. Das sind diejenigen Menschen, denen Allah subhanahu wa ta'ala in Surat An-Nur, Vers 55, versprochen hat, dass er ihnen eine feste Stellung auf Erden verleihen wird. Und deswegen dürfen wir uns nicht betrügen lassen und nicht reinlegen lassen durch irgendwelche äußerlichen Erscheinungen, die nur von kurzer Dauer sind und bald wieder vorbei sein werden. Wer hatte gedacht zur Zeit des Oströmischen Reiches und Persischen Reiches, dass diese Reichtümer eines Tages vergehen werden? Wer hat gedacht, dass sogar die beste Generation nach dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass auch diese irgendwann mal vergehen wird? Und so erhöht Allah subhanahu wa ta'ala, wen er will, und erniedrigt, wen er will, aber er selbst subhanahu wa ta'ala bleibt der Hohe und Erhabene und Allgewaltige. Derjenige Mensch, der davon überzeugt ist, dass Allah azza wa jalla die Gläubige unterstützt, sieht die Dinge optimistisch und sieht das Positive im Geschehen und macht daraus das Beste. Schauen wir uns als letztes Beispiel die folgende Situation an, wie bei Allah subhanahu wa ta'ala einen so großen Wert hatte oder hat, dass Allah diese Worte im Koran al-Karim verewigt hat. Vielleicht wisst ihr, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Kinder Israels zur Zeit von Moses alayhi salatu wassalam, dass er ihnen angeordnet hat, Jerusalem zu befreien und die Bewohner dort, das Jerusalem zu befreien und die Unterdrücker anzugreifen. Manche haben sich dagegen gewehrt und andere standen zu Moses alayhi salatu wassalam. Und da haben zwei unter den gläubigen Menschen Folgendes gesagt. Und Allah beschrieb sie folgendermaßen. Er sagte, zwei Männer unter denjenigen, die Allah fürchten und denen Allah Gnade erwiesen hat, sie sagten, tretet ein durch das Tor. Wenn ihr es betreten habt, dann werdet ihr siegreich sein und auf Allah sollt ihr vertrauen, wenn ihr gläubig seid. Manchmal sprechen Menschen Worte, durch die sie eine ganze Gemeinschaft festigen und durch die Allah subhanahu wa ta'ala Sicherheit und Sicherheit verbreitet und durch er die Gläubigen in ihrem Glauben festigt. Diese Aussage war die Aussage von optimistischen Leuten, die, und das ist das Entscheidende, davon überzeugt waren, dass das, was Moses beziehungsweise das, was der Herr von Moses a.s. gesagt hat, die Wahrheit ist. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mich und euch erhöhen und uns festigen auf dieser Religion und unsere Herzen auf dem Glauben festigen und dass wir, sodass wir Allah azza wa jal antreffen an einen Tag, an dem einem nichts weiter helfen wird, außer demjenigen, der mit einem gesunden Herzen zu Allah subhanahu wa ta'ala kommt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mich und euch erhöhen und uns unsere Sünden vergeben. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.